Jahr 1284 nach Christi Geburt Thorhamel worden Utgeford. 130 Kinder da selbst geboren durch ein Pieper unter den Köppen verloren. Durch ein Pieper unter den Köppen verloren. Der Rattenfänger von Hameln. Hörspiel von Eugen Eschner. Pah, Ratten und Mäuse. Seit Adams Zeiten. Aber dies Jahr, Herr. Seit Adams Zeiten. Seit Gottes Kinder Korn ernten und speichern, sind Ratten und Mäuse in Speicher und Korn. Aber ihr habt zu lange gespeichert. Herr, ihr sollt sehen. Nicht schwarz genug habe ich das Unheil gemalt. Der Speicher, ehrlich geredet, ist kein Speicher von Korn mehr, das ist ein Speicher von Ratten und Mäusen. Ah, dein Unheil spuck in die Weser. Das Tor! Das Tor, mach weit! Wer das Korn bei Zeiten verkauft, gäb's keine Plag. Aber jetzt, seht da hinein! Ein Korn. Satan und Hölle. Mein Korn ist von Rattengeziefer vertilgt. Dudenbock, die Katzen hast du gemästet. Gedient habe ich euch all mein Lebtag mit Leib und Seele. Speicher werden gebaut, damit man sie füllt. Wenn aber die Hüter von Speicher nichts taugen. Es ist die Plage dies Jahr. Oh, habt Erbarmen. Mein Korn. Gerechter Himmel. Oh, mein Korn. Ja, ja, spuck's in die Weser, das Unheil. Gewürze, Gewürze, frisch aus Arabia. Ganz frischer Weißkäse, Weißkäse. Zeig mir das Huhn. Dieses? Was? Das soll ein Huhn sein? So was. Ein ausgestopfter Federbalg ist. Flickenmensch. Du im Flickengewand. Was machst du daher auf deiner Pfeife? In deinem Flickengewand. Was willst du locken? Mit deiner Pfeife. Das ist keine Pfeife, das ist eine altdeutsche Schalmei. Klugscheißer! Keine Schalmei. Seht euch den Flickenwanst an! Er pfeift nicht, er schalmeit. Du, aber macht sie dich satt, deine Schalmei? Blasen stopft niemand den Bauch. Was, Flickenmensch? Sag's uns. Was ist dein wahrhaftiger Brotverdienst? Rattenfang. Ja, allerlieblichste Graumaus, mein Brotverdienst ist der Rattenfang. Was aber, Flickenlump, wenn keine Ratten nicht sind, wo du hinkommst? Nimm uns. Nimm diese Stadt Hameln. Die drei oder vier verkommene Stück Ratzen, die hier jedermann in der Stube hat, die fängt unser eins selber. Mit Speck und mit Fallen. Na? Das steht mir gar üble Notzeit bevor. Üble Notzeit, ihr Bürger von Hameln. Ha, das Gerd getanzt. Welche Ehre für den Flickenlump. Bürgermeister sein Gärtchen tanzt. Nach seiner Pfeife. Und wie's die Beine und Röcke schmeißt. Zu der Pfeife von einem Flickenwanst. Na, wenn das der Papa in seinem Gotteszorn hört, zu der Pfeife von einem Flickenlump. Verlust, Burgemeister. An diesem Verlust hast du zu beißen. Großer Gott, mein Speicher! Ein hohles Gemäuer von Kleie und Spreu! Deine Hoffart, Burgemeister. Der halbe Erdkreis hungert, aber dein Ratschluss war, horten und speichern. Speichern, das macht seinen Preis. Treibe ich Handel aus Liebe zu meinem Nächsten? Diesmal hätte dir mehr Liebe mehr Geld gebracht. Ich hab spekuliert. Aber wer hier in Hameln hat's nicht getan mit dem Vorjahrskorn? Im Frühsommer schon dürre Felder weit und breit. Und ich hab gewarnt. Dürre Felder treiben dürres Ungeziefer in fette Speicher. Trag mir das auf die Gasse, du! Und der Hungerturm! Was Hungerturm, Burgemeister? Die Ratsstub. Du gehörst in die Ratsstub. Ich halte mich nicht mehr an den Ratschluss. Ich verkaufe. Verkauft muss werden, sonst frisst uns das Ratzenpack gar den Rest. Dann aber einen anderen Burgemeister. Einen anderen Burgemeister, sonst nimmt Hameln ab. Ihr Herren, jetzt kriegst du zum Kreuz. Jetzt wird uns umstimmen. Ihr Herren, euer Korn hab ich heute verkauft. Verkauft. Den Scheffel zu 10 Weißpfennig. 10 Weißpfennig? Das ulkt ihr. Damit uns das Maul gestopft wird. 10 Weißpfennig der Scheffel für jedwede Handvoll Korn, welche uns in den Speichern verblieben. Dann hätten wir ja... Wahrhaftigen Gott! Noch einen Gewinst trotz der Plag? Den hätten wir, ihr Herren. Unser Bürgermeister ist nicht ohne Weisheit. Er lebe! Unser Bürgermeister! Ho! Ho! Ho! Ihr Bürger von Hameln, ob arm oder reich, in einer Sach seid ihr allesamt gleich. Indem, dass euch Mäuse und Ratzen plagen. Hier gilt's als Schand. Ihr wollt's keinem sagen. Mir aber könnt ihr's, weil ich bin kein Waschweib. Ich rück dem Gelichter ohne viel Schwätzen zu Leib. Mir langt ein Wink. Ein behutsam Zwinkern, dazu vielleicht ein silbrichtes Blinkern. Und ihr sollt sehen, ich halt mein Fängerwort, in der morgigsten Früh sind eure Ratzen fort. Ah. Über meine Vorräte macht sich das Ratzenpack nit her. Ich hab keine! Bunting, Bunting, Hameln liebt sein Ungeziefer, bück dich darum nicht noch tiefer. Bunting, Bunting, lieber gaukel uns was vor, dafür findest du Aug und Ohr. Bunting, Bunting, Hameln liebt sein Ungeziefer, bück dich darum nicht noch tiefer. Aus den Speichern in die Kammern! Ah! Weib, hat man dir Pfeffer unter die Zungen geblasen? Oder warum klirrt deine Stimme wie eine splitternde Scheibe? Da! Sperr dein Glotzenpaar auf! Aus den Speichern glatt in die Kammern! Das Korn habt ihr schicklich verkauft. Aber die Mäuse und Ratzen hausen jetzt wo? In unserem Speck! Die tilg ich aus! Ha! Austilgen! Die Vorratskammer hast du kaputt! Hol mir den Kerl, der sich überall in der Stadt als einen Rattenfänger anpreist! einen Rattenfänger in meinem Haus? Dann schickt uns einer. Der soll Fallen bauen. 20, 100. Papa pennt ihr Mittagsschläfchen unter lauter Wolkenschäfchen. Aber da im Himmelsaum pinkelt niemand einen Traum. I-Puppe, B-Puppe einpinkeln. Agnes, dass du mir ja nicht vom Hof gehst vorm Essen. Was gibt's denn heute zum Mittag? Schinkensuppe mit Bohnen. Bäh, Bohnen kann ich nicht ab. Du wirst essen, was man dir vorsetzt. Agnes, der Pfeifer gaukelt uns wieder was vor. Ich komm. Agnes, wirst du bleiben zum Essen? Bohnen kann und kann ich nicht ab. Wirst du nicht über den Zaun? Macht aber Spaß über den Zaun. In diesem Land Kalidemonia aber gilt der Wunsch eines Kinds mehr denn der Wunsch eines Fürsten. Wenn da ein Kind sagt, ich will ein Schiff, dann tummeln sich alle Großen als wie die Ameisen, damit das Kind ja ein Schiff hat. Oder? Ich will kreuz und quer reisen durch unser Reich. Da werden Sänften gebaut, Karawanen gerüstet, damit das Kind ja das Land kennenlernt. Dies, meine Allergeneigtesten, war das Land Kalidemonia. Ja, aber gezeigt? Richtig gezeigt hast du uns das Land nicht. Dabei hast du uns was versprochen. Ja, dass wir selber nach Früchten klettern. Auf Bäume, die so hoch sind wie Kirchen. Und nackt in Gärten spielen. Ach, wisst ihr, Allergeneigtesten, hab heute nicht die Laune. Mir steckt was in der Kehle, wie lausiger Staub. Das ganze Maul ist mir trocken. Miska, wisst ihr, was ich ahn? Der will in den Weserkahn. Na, den Gang wird er sich sparen, weil wir viel in Emsig waren. Hier, vom Papas Kellerfass, dieser satte Aderlass. Und die Kanne hier von mir. Gibt das nicht drei Maß voll Bier? Oh, ich schätze, das gibt vier. Also zeigst du uns das Land? Erst erzähle ich, wie ich's fand. Pertke, was treibst du für Possen? Haben wir Ostern oder Sonnenwend? Was soll mir der Festtagsputz? Hab meine Ursache, dass ich mich putz. Aber marsch ins Haus und hoch in die Kammer. Da packst du den Putz samt deiner Ursach zurück in die Truhe. Na gut, dann mache ich mich wieder zu einer Graumaus, die dauernd schlimmer aussehen muss wie die niedrigste Magd. Gesundheit und Segen, Frau Bürgermeister. No, gibt's Ärger im Haus? Sei leibe, Frau Rat. Gesundheit und Segen. Eure Magd schleppt sich hüftlahm, ihr kommt vom Markt? Ja, vom Metzger Cornelius. Aber da kaufe ich nie mehr. Der schneit das Fleisch bis auf die Knorpel herunter. Und nachher hat man den Unrat im Schlund. Ach, ich kauf nicht bei dem. Ich lass mir's bringen. Und uns steckt nie ein Unrat im Schlund. Was Wunder. Wo doch dem Metzger sein, Hugo? Bald eure Gärtchen nimmt. Was? Wo habt ihr denn diesen Schimpf her? Ganz Hameln redet davon. Euer Garten und Haus scheint von Ratzen Geziefer befallen. Ja, es nimmt zu, dieser Tag. Wie eine Plag quillt's aus Keller und Türen. Das ist die leibhaftige Plag. Die leibhaftige Plage ist das bei euch. Aber ich höre, in der Stadt preist ein Rattenfänger lauthals sein Gewerb an. Wollt ihr nicht nach ihm schicken? Aber ich bitte euch. Ein Ratzenfänger im Hause des Bürgermeisters von Hameln. Aber das Ratzengeziefer scheint, macht keinen Bogen darum. Ich, bei dieser Plag, würde den Ratzenfänger in Dienst stellen. Gertke! Gertke! Was ist denn? Putzt du dich etwa für den Metzger sein, Hugo? Für was? Ob du was mit dem Metzgersohn hast? Mit dem Hugo? Wie kommst du auf sowas? Sie platzt mir aus allen Nähten. Die Hüften, der Busen. Du hast doch selber Augen im Kopf, oder nicht? Aber nicht für den Hugo. Kuppelst du uns mein Kind? Ha, sie ist ihr Kind. Kuppelst du mein Kind an diesen Darm voll Knorpelfleisch, an diese Schweinsblase voll Wurst? Dann sind wir zwei geschiedene Leute. Aber der Metzger Cornelius hat Geld. Mehr Geld vielleicht, wie ganz Hameln denkt. Flickenmensch, was hast du mit all den Wenstern gemacht? Was lässt du sie nackt tanzen am Rand dieser Stadt? Sie sind im Land, wo es nimmer Winter wird. Wo süße Früchte an den Ästen prangen das ganze Jahr. In Kalidemonia. Kalidemonia? In Hameln sind sie. Dein Gepfeif hat sie närrisch gemacht und ohne Verstand. Willst du nicht auch einen Blick tun in mein Land voller Wunder? Dass du dich unterstehst. Bei hellichtem Tag. Aber am Abend vielleicht. Wenn alles längst schläft. Aber nicht nacket. Nie würde ich nacket blicken auf ein Wunder von dir. Ich will meine Hose! Dieser Regen, das ist Regen wie Eis! Ich will nach Hause! Mein Rock fehlt! Wo ist mein Rock? Heute Abend? Bunting? Burgemeister, euer Gnaden. Der Flickenwanst, dieser Bunting. Ganz Hameln redet mir bloß noch von dem. Es muss doch was dran sein an diesem Lumpen. Meine Kutsche! Das ist ein zwielichtig Mensch. Der verderbt dir all unsere Kinder mit Gaukelspuk und eitel Gepfeif. Gaukelei und Gepfeif hat noch niemand verdorben. Es macht Kurzweil. Jedermann. Fahr los, Kutscher! Jag den Mensch aus der Stadt mit Acht und mit Bann! Bunting, ach Bunting, du sonderbar Mann, halt doch, ach halt gleich dein Pfeifblasen an. Oder spiel anders, oder spiel sacht. Weil mir dein sündig Pfeifblasen macht, dass mir's in Zehen und an Fingerkupp juckt und mir's im Bauchleib gar wunderlich spukt. Bunting, ach Bunting, du sonderbar Mann. Wenn's aber jenes Land, von dem du unseren Wenstern dauernd gaukelst, auf dieser Erde wirklich gibt, warum bist du dann fortgezogen draus? Tja, das ist mein Los. Mein Los ist halt die Unruhe. Wie just in diesem Augenblick kaum angekommen, treibt's mich wieder weg. Wenn ich dich lass. Was anders wär's, du nimmst mich mit. Soll ich das so verstehen, dass du mir folgen willst? Wohin du's immer sagst. Dann sag ich schlicht, komm, folg mir in die Hölle. Was ulkst du mir davor? Da kommt sein Lebtag keiner hin. Ich mein, solange er wirklich lebt. Oh, du armes Kalb. Wer ist dein Kalb? Na, ich. Ich hab dich schlecht gefragt. Gut, dass du's hinterher verstehst. Ich nämlich hätte gedacht, du sagst, komm, folg mir durch die Welt. Die ist doch aber allweil staubig, Kind. Für einen, der so pfeifen kann wie du, kann nimmer eine Welt auf dieser Erde so staubig sein. Die Weisheit merke ich mir. Du sollst nicht weise sein. Du sollst mir lieber zeigen, an welchem Fleck das Land voll Wunder steckt. Dann muss ich's wohl? Bunting, Ach, Bunting, du sonderbar Mann. Wo kommst du her um diese Zeit? Ich und woher? Na, wo schon her? Ich war spazieren. Das Bürgermeisterskind. Um diese Zeit spazieren. Du bist noch keine 16 Jahre. Na was? Die bin ich bald. Dein Bruder schreit. Dank Gott, dass ich den Vater schlafen lass. Der schläft sich noch mehr fett von dem verkauften Korn. Geh, siehe nach deinem Bruder. Aus verschämtes Ding. Mama! Die Liege! Voll Rat! Aller Gott. Mann! Bürgermeister! Dein Sohn wird von Ratten vertilgt! Seinen Sohn, die Ratten. Ums Haar hätten sie das Kleine gemeuchelt. Warum hat das denn nicht gesehen? Aus allen Ritzen und Löchern ist das gekrochen. Aus den Speichern mit leerem Gedärm in die Stadt. In die Vorratskammern und Küchen. Den Rattenfänger. Sucht mir den Pfeifer und Gaukler. Den Rattenfänger. Bunting, deine Stunde ist da. Die Stadt stöhnt und ächzt vor Ratzen. So, tut sie das? Und wie? Und keiner weiß Rat. Jetzt kannst du zeigen, was dein eigentliches Gewerb ist. Tür ist aus der Stadt, all das Grauzeug. Tja, das wird aber seinen Preis verlangen. Den kannst du ja machen, jetzt. Selber kannst du ihn machen. Bunting, Geld, du verlangst mich. Sag, dass du mich verlangst. Lass sehen. Lasst sehen, meine Freunde, was ich verlang. Wir haben's einreißen lassen. Faulheit in jedem Haus. Ja, Unrat und Mist vor jeder Haustür. Vor meiner nicht, nicht vor meiner. Ich sag's ja, wenn jeder vor der eigenen Tür kehren wird. Ja, aber nicht bei der Faulheit. Nehmt doch die Fischergassen allein. Da feiert das Rattenpack Urständ. Ihr ehrbaren Herren, ehrbare Stadträt von Hameln, der Bunting, der Rattenfänger fährt da. Soll kommen. Auf der Stelle lass ihn herein. Der liebe Himmel geb's, dass er sein Handwerk versteht. Hör, Flickenmensch, es geht die Kund ein Nebengewerb, wer auch Ratzen fang. Nebengewerb? Wer unterfängt sich, diese schamlose Lüge zu verbreiten? Seit ich in Hameln bin, schreie ich's um und um von Gasse zu Gass. Ratzenfang ist kein Nebengewerb von mir. Es ist mein wahrhaftig und Hauptgewerb. Gut, Rattenfänger, befrei uns von der Plag und es soll dich nicht reuen. Aber euer Gnaden. Ein Großwerk verlangt seinen Preis. Seinen festen, besiegelten Preis. Handfester Kerl. Der versteht die Welt. Umsonst ist er tot. Der hat's hinter den Ohren. Was besiegelt und fest? Wer Hameln denn arm? Und hätte es nicht Stimm und Sitz in der stolzen und weit berühmten Hanse? Ergo Flickenwanst, sag deinen Preis. Es ist nicht viel, was ich von Hameln für seine Rettung verlange. Von diesem hochtürmichten Babel, an dem wildreißenden Vlies, welches die Welt in ihrer Verachtung schlicht Weser schimpft. Na, na, na. Wir sind ein anständig Geläge und Stadt. Und verstehen gar wacker die Wirtschaft. Na, drum eben. Drum eben verlange ich nichts weiter wie den Erlös vom übrig gebliebenen Korn in den Speichern. Das wäre doch ihr Ratsherrn nicht viel. Hunsfott! Wuchermensch! Niederträchtiger Geldschneider! Bittel! Bittel, schafft diesen Flecken in den Turm! Lasst euch, ihr Herren! Lasst euch den Sitz unterm Arsch wegfressen vom Ratzengeziefer! Hinaus! Hinaus, sag ich! Ihr holt mich! Ihr holt mich, ihr Ratsherrn von Babel! War's weise, dass wir nicht gehandelt haben mit ihm? Wir sind vom Esel. Vom Esel stammen wir alle. Pfui, pfui, aber auch den eigenen Stand zu beschmutzen. Warum? Warum sind wir vom Esel, Herr? Wir hätten drauf eingehen sollen, was er verlangt. Na, schafft er uns die Plage vom Hals, dann bestimmt unsere Macht, was ein Lohn ist. Bleiben die Ratzen? Dann haben wir immer noch acht oder Bann. Herr, eure Weisheit macht mich just schamrot. Über was haben wir uns erhitzt? Weil wir vom Esel sind. Hat er gesagt. Sechs. Sieben. Nachbarn, heraus aus den Häusern! Ist's wahr, dass der Bunting... Scharenweiß, herweiß bläst er all das Gezüchte zusammen! Wo? Wo ist er jetzt? In der Gerbergasse, da wird er jetzt sein! Hameln, du weit gepriesene Stadt, dieses sollst du hören. Es möchte dich ein ausgepicht Rattenfänger betören. Schimpf treibt Nummer, dir... Der Bunting! Alle Ratzen und Mäuse! Wo kann man das sehen? In der Tuchergasse wird er jetzt sein! Schimpf treibt er mit dir und Greuel ohnegleichen. Uns wird dir zu Jammer und Schanden gereichen. Herr, Vergebung und Gnade. Aber der Gaukler, der hält, was er vom Rat hat versprochen. Die Ratzen und Mäuse, alle von Hameln. Wo sehe ich das Gauklerstück? Beim Wesertor. Da zieht er hin mit seinem gräulichen Heer. Was will das werden, was ihr da macht? Seine Kleider, schürzt er. Und steigt in den Fluss. Ihr Herren, ledig ist Hameln von seiner gräulichen Plag. Und die ganze Stadt hat dich zum Zeugen. Die größte Hälfte, sag ehrlicherweise. Ich aber mein, es war das ganze Hameln, unten am Fluss. Und darum, Herr Burgemeister, ist's recht und billig, wenn ich jetzt um den Preis bitt. Da ist dein Preis für dein Werk. Herr, der ehrbare Rat hat mir was anderes versprochen. Da ist der Preis, den du verdienst für dein Werk. 30 Taler, Flickenlump, das ist mehr als wie ein Schneider zu Hameln das ganze Jahr übersieht. Und jetzt raus aus der Stadt, scher dich! Herr, ich nehme diese Abspeis. Aber euer Betrug soll euch reuen, solange ihr Fleisch und Gebein durch dieses Hameln schleppt. Das wagt uns zu drohen? Bitte, aus der Stadt mit dem Haderlump, peitscht ihn zum Stadttor hinaus! Aus der Stadt gepeitscht. Man hätte ihn in Schutz nehmen sollen. Aber geh, er war ausverschämt. Den ganzen Gewinst fürs Korn. Aber die Wohltat, er hat uns erlöst von der Plag. Ja, aber doch nicht den ganzen Gewinn. Feinste Herren im Hohen Rat, reich für eure große Tat, wackerweise und beflissen, habt den Hund den Rat beschissen. Was juckt diese Fenster? Müpfiger wird das von Tag zu Tag. Lasst sie. Sie haben ja recht. So weit kommt's, dass Rotznasen unsere Ratsherren beschimpfen. Kusch! Schert euch! An Mamas Schürz! Die Tage gezählt, seit er weg ist? Wer täte was schon? Aber etliche werden es sein. Ich denk immer noch, er kommt wieder. Wo man ihn aus der Stadt gepeitscht hat. Na eben, drum. Wo ich dich immer sehe und treff, du flänzt. Vielleicht erfahre ich jetzt, warum. Ich halte ihr Leid nicht aus. Frau, welches Leid? Das Leid von unserem Gertke. Wenn ich an ihre Türe horch, da höre ich nichts wie Stöhnen und wie Raunzen. Und dann lohnt's doch nicht, dass du an ihrer Türe horchst. Mann, unser Kind ist krank. Gegen das Kranksein gibt's bloß zwei Mittel. Den harten oder den hölzrichten Knittel. Muss es denn aber gerade der Sohn vom Metzger sein? Gerade der. Der ist ein Kerl, stark wie ein Baum. Der treibt dir all das Kranksein aus. Herzloser Vater, der du dauernd bist! Agnes! Agnes, heute ist der Tag von Johanni und Pauli. Da hockt ganz Hameln in der Mess. Was bist du mit in der Mess, Agnes? Und was seid ihr nicht in der Mess? Na, wir machen unsere eigene Mess. Drum bin ich ja nicht in der Mess zu Johanni und Pauli. Denk an den Rutenbesen zu Hause, Agnes. Was die sich traut. Ja, wenn dich all deine Backen jucken, Agnes. Lieber den Rutenbesen, als wir einschlafen bei Johanni und Pauli. Jeckel, Jeckel, das wirst du nicht glauben. Der Mundding scheint wieder in der Stadt. Scheint oder ist? Na, Rathausgass, da habe ich einen gesehen. Der hat Kleider an, wie ein Herr. Aber er hat einen Hut auf. Rot, sag ich euch. Rot wie ein Puterkamm. Und sein Gesicht, sag ich euch, das war wie dem Bunting seins. Und dieses kann keiner nimmer vergessen. Wo ist er hin? Das Haus vom Bürgermeister, scheint mir, umwischt er. Wegen der Gartke. Da wollen wir hin. Hey, Alter, hast du's gehört? Der Bunting ist wieder in Hameln. Wenn du recht hättest, dann wehe der Stadt. Ich hab recht. Ein Gesicht wie das kann keiner vergessen. Bunting? Ach, Bunting, du sonderbar Kerl. Bist doch und bleibst meine kostbarste Perl. Bleibst mein Geschenk und mein hohes Fest, dass du mich aber nie wieder sitzen lässt. Das liebste Kälbchen liegt ganz bei dir. Wenn du mich willst, dann komm jetzt mit mir. Und ob ich dich will, bring mich hier raus und pfeif was auf dieses miese Zuhaus. Bunting, Bunting, Dank für deine Wiederkehr. Was verlangst für diese Ehr? Bunting, Bunting, diese Stadt ist eine Schand. Zeig uns bald dein Wunderland. Bunting, Bunting, dank für deine Wiederkehr. Was verlangst für diese Ehr? Bunting, du Bunting, wo führst du uns hin? Wo ich mit euch unter Freunden bin. Und willst uns nie eine Kurzweil verwehren? Und uns nicht dauernd berufen, vermahnen, belehren? Iwas will immer einer von euresgleichen bleiben und euch Drangsal und Kummer und Ängste vertreiben. Dann eil dich und pfeif. Und führ uns schnell weg aus Hameln der Schandstadt, dem Haufen Dreck. Unser Weg weit? Macht euch zum Staunen und Wundern bereit. Aber der Ort, das Ziel unserer Reis. Na Kalidemonia, wie jeder hier weiß. Ist das dieses Land, das mit Früchten prahlt? Wo sich jeder in Sonne und Honig ahlt? Wo es keinen Schnee gibt, noch eisigen Wind? Wo die freundlichen Herren des Lebens sind. Bunting, ach Bunting, du wunderlich Mann. Na nun wart nicht und staun nicht. Spann endlich an. Da flitzt sich der Koppenberg quer in den Weg. Wollt ihr, dass ich den Hügel in Kiesel zerleg? Wollen? Und da fragst du? Hau ihn zu Schutt! Spalt ihn, zermalm ihn! Mach den Helmbau kaputt! Koppenberg hat einen Schlitz in der Mitte, weil der Bunting hat ihn längst durchgeschnitten. Und nirgends ein Qualm, noch ein Feuer zu sehen? Da zeigt sich ein Tor. Durch das wollen wir gehen. Nein, halt! Lasst euch warnen! Was lasst ihr zurück? Den Vater, die Mutter, euer Kinderglück! Wo ein Rattenfänger euch hinführt, das kann nimmer taugen. Ihr könnt doch gut denken und habt Ohren und Augen. Bäh, alter Pfaff, renn in die Mess und tu Rosenkranz beten. Da kannst du dir all deinen Schwampf aus der Seele kneten. Geh, lauf in die Kirch, ruf's gegen die Stimm vom Pfaffen. Leute, Leute von Hameln, eure Kinder all... Leute, Leute von Hameln, Leute von eure Hameln, Kinder all... Eure Kinder all... Leute von Hameln, Leute im Koppenberg... Leute, Leute von Hameln, eure Kinder all hat der Fänger, der Gaukler, weggeführt in den Koppenberg. Dies ihre, dies ihre, soll witte Klumpfavilla. Hauptmann, die besten Reiter rüstet mir aus. Mit Geld spart nicht. Noch mit Wegzehr vom Allerbesten. In alle Städte schickt mir, welche der Erdkreis kennt. Und soll nach unseren Kindern forschen. In tu adventu, so sipiant de martyris. Et perdu cante in civitatem sanctam Jerusalem. Chorus angelorum. Ich komme aus Morgenland zurück. Es war Verzeiht. Und unsere Kinder? Red doch, Mann! Durch welche Länder, Städte, Herr, ich immer kam, von unseren Kindern wusste niemand eine Spur. Ich komme zurück aus Afrika. Und unsere Kinder? Red doch, Mann! Ob schwarz, ob weiß, ob gelben oder braun angesichts. Von unseren Kindern wusste keiner was. Ich komme aus Eis und Schnee zurück. Aus ewig weißen Landen komme ich. Und unsere Kinder! Wer hat sie gesehen? Wen ich auch immer hab getroffen, ob Jäger, Fischer, Zauber, Tänzer, die Kinder, Herr, hat keiner je gesehen. Schweigt! Schweigt und lernt dieses begreifen. Unsere Kinder kommen nie mehr zurück. Wer könnte da Schuld und Erinnern tot weinen? Uns zur Mahnung und den Kindern zu Lieb und Gedächtnis befehl ich, dass unsere Stadt ein fortdauernd Denkmal soll setzen. Im Jahr 1284 nach Christi Geburt tu Hamel worden utgefort. 130 Kinder da sist geboren, durch ein Pieper unter den Köppen verloren. Wir brachten Der Rattenfänger von Hameln. Ein Hörspiel von Eugen Eschner, frei nach der Sage Die Kinder von Hameln. Dramaturgie Irmelin Dietzel, Musik Jürgen Ecke. Es spielten Simone von Sglinitzky, Peter Reusse, Hans Teuscher sowie Ruth Kommerell, Gisela Rimpler, Berthold Schulze, Wolfgang Brunecker, Kurt Radeke, Ulrich Voss und die Kinder Manon Marschner, Stefan Klenke, Daniel Manecke, Gunnar Jobst und viele andere. Toningenieur Bernd Friebel, Schnitt Brigitte Orawetz, Regieassistenz Gerda Tschiedrich, Regie Norbert Speer.